stood immortal. Und ich bin dein Narr. Ich verstecke mich tief darin. Das schlammige Wasser läuft unter deinen Fauten. Du lässt mich nicht atmen. Du lässt mich nicht gehen. Jetzt bist du die Fremde und ich bin der weißhäutige Sohn. Du schwärzt meine Unschuld mit Zucker und Rot. Mich mit Benz.